dich nicht, o Babylon, abziehe, bleibt nichts übrig. Ich will in die Welt unterwerfen, und wenn es sie hat, ich sie wieder abnehmen. Den er nicht zu Ehre bringen, den er nur verhoben und lächerlich machen kann. Wohl fühl dich's längst, die Menschheit hat nur einen großen Zweck, einen Gott aus sich zu gebären. Und der Gott, den sie gebiert, wie will er zeigen, dass er's ist? Als dadurch, dass er sich hier zum ewigen Kampf gegenüberstellt, dass er all die törichten Regungen des Mitleids und Schaudens vor sich selbst, des Zurückschwindels vor seiner ungeheuren Aufgabe unterdrückt, dass er sich zu Staub zermalmt, und er noch in der Todesstunde den Todesruf abzwingt. Der Ausrufer soll ihm den Gott tempeln, und ich soll der Welt immer weise liefern, was er ist.